Gabelbissen, der Podcast von Twieses Kulinarium. Servus und herzlich willkommen zur Folge 23 von Gabelbissen. Nach einer krankheitsbedingten Pause melde ich mich wieder zurück mit normaler, klarer Stimme und nicht einer sehr Joe Cocker-lastigen, rauen Stimme. Ja, durch diese Wetterkaprolen kann es halt leicht passieren, dass man etwas heiser wird, und das wollte ich euch ehrlich gesagt nicht antun. Bevor ich loslege, möchte ich noch eine kleine Korrektur zur Folge 22 anbringen. Und da habe ich mich leider ein bisschen ungenau ausgedrückt und wollte eigentlich was anderes sagen, als ich dann gesagt habe. Und zwar habe ich gemeint, dass 90% des Kürbisanbaus in der Steiermark stattfinden. Man, das stimmt so nicht ganz. Es werden 90% des Ölkürbisanbaus in jenem Bundesland gemacht. Die Speisekürbe wie Hokkaido, Butternut etc., die werden eigentlich in ganz Österreich, da hauptsächlich in Ostösterreich, kultiviert. Also nicht nur in der Steiermark, sondern auch in anderen Bundesländern, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich etc. Kommen wir aber jetzt zur eigentlichen Folge. Und zwar, da ich momentan Anfang November aufzeichne, habe ich mir gedacht, widme ich die Folge einem ganz speziellen Tier, beziehungsweise einem ganz speziellen Gericht, und zwar dem Martini-Gansl. Martini-Gansl ist ein Gericht, das seine Ursprünge im Burgenland hat, aber wieso eigentlich? Man drehen wir das Rad der Zeit nochmal ein Stückchen zurück und fragen uns, was ist eigentlich eine Hausgans? Die Hausgans geht zurück auf die mitteleuropäische Wildgans, und die wurde über die Jahre domestiziert und, wie soll man sagen, immer mehr von der Züchtung her für Zuchttiere verfeinert. Sprich, hier wurden Eigenschaften angezüchtet. Und eine davon, das ist auch der wesentlichste Unterschied von Hausgans zu Wildgans, wäre, dass die Hausgans nur begrenzt flugfähig ist. Man, klar, hat natürlich den Vorteil für den Züchter, das Tier kann einfach davonfliegen und ist auf Nimmerwiedersehen fort. Die ganze Mühe war umsonst, Tiere sind weg. Man freut sich vielleicht ein anderer Züchter darüber, nur für den, der die Zeit investiert hat, nicht gerade sehr fein. Die Hausgans wird so 70 bis 90 cm groß und bringt immerhin stattliche 4 bis 6,5 kg auf die Waage. Gänse sind übrigens sehr monogame Tiere, sprich, die leben ein ganzes Leben lang mit einem Partner zusammen. Und darum stehen diese Tiere symbolisch auch für Treue, sprich, wenn man von Treue spricht und das symbolisieren möchte, wird gerne die Gans dafür herangezogen. Das Tier ist so, noch erwähnt, sei erwähnt, ab einem Jahr geschlechtsreif und legt so im Schnitt 60 Eier im Jahr. Ja, und wieso eigentlich gerade das Burgenland? Das Burgenland war seinerzeit in der Monarchie das größte Gänsezuchtgebiet Österreichs. Man, Gänse wurden auch noch, wie heutzutage, in Ungarn gezüchtet, aber aus österreichischer Sicht war das Burgenland das bedeutendste und größte Gebiet. Also aus monarchischer Sicht. Es gab dort sehr, sehr große Gänseherden, die waren teilweise so groß, dass man die Wiese der Weiden nicht mehr sehen konnte. Und die Tiere waren übrigens auch ganz, ganz schlau, denn in der Früh haben die ganz alleine vom Hof auf die Weide gefunden, die durchaus ein bisschen hat weiter weg sein können. Ja, und am Abend hat man auch den Weg wieder zurückgefunden. Ja klar, man, die Sicherheit am Hof war doch größer für die Tiere, und da haben sie sich auch doch gemerkt, wo ich hin muss und wieder zurückgehen kann. Ja, und eine Gans ist ein sehr hoch angesehenes Tier. Ist sie noch und ist sie vor allem damals gewesen. Denn die Gans ist extrem vielseitig verwendbar. Man hat auf der einen Seite das Fleisch, man kann Gans Leder machen, man kann die Federn verarbeiten, wir kennen Daunen, Daunenpolster, Daunenjacke etc. Man kann das Gänsefett verarbeiten für diverse Sachen. Ja, und noch so einiges mehr. Und darum ist das Tier auch sehr viel in Brauchtümern verankert. Einer der bekanntesten aus dem Burgenland wäre zum Beispiel das sogenannte Federschleißen. Federschleißen kann man sich in etwas so vorstellen, dass ich die Federn trenne, sie filtere, zerpflücke, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und das hat ja auch ganz, ganz wichtige soziale Aspekte. Denn am Abend haben sich die Frauen des Ortes in einem Vereinshaus, wo auch immer, getroffen und dort hat man gemeinsam diese Tätigkeit gemacht. Dabei hat man gesungen und geplaudert. Das Ganze war eine ziemliche Stärkung der dörflichen Gemeinschaft. Trotz dieser Brauchtümer und der doch großen Weiden war die Gefahr groß, dass das Ganze immer mehr verschwindet. Und das ist auch tatsächlich ziemlich stark zurückgegangen. Der Grund dafür war die ungarische Stopfgans. In Ungarn hat man die Züchtung ziemlich aufs Äußerste hinausgetrieben und hat versucht, in rascher Zeit eine verkaufsfähige Gans zu mästen. Und das Ganze passiert über die Technik des Stopfens. Ich möchte da jetzt im Rahmen des Podcasts nicht genau auf die Technik des Stopfens eingehen, da diese meines Erachtens der Tiere unwürdig ist und durchaus eine bestialische Art und Weise ist, wie man ein Tier aufzüchtet. Für die Züchter hat es den Vorteil, dass das Tier relativ schnell an Gewicht zunimmt. Für den Endkunden hat es auf der einen Seite zwar den Vorteil, dass es günstiger ist, weil es schneller geht und der Aufwand dadurch nicht so groß ist, aber natürlich hat es auch die Schattenseite, die Qualität ist viel, viel schlechter und vor allem die Tiere werden einfach unwürdig behandelt, da das einfach extrem bestialisch ist. Wer gerne mehr dazu erfahren möchte, möge einfach selbst ein bisschen danach googeln. Das hat in meiner Folge heute besser nichts zu tun, da ich möchte mich ja der burgenländischen Gans widmen. Und zu der kommen wir jetzt auch zurück. Die Zuchtform der Burgenländer ist natürlich viel aufwendiger, da man hier nicht auf die Technik des Stopfens setzt, sondern die Tiere werden auf eine natürliche Art und Weise gemästet. Dadurch ist das Ganze natürlich viel teurer. Der Zeitaufwand ist höher und generell auch das Futter ist von höherer Qualität. Teurer, aber dafür habe ich auch beim Fleisch eine viel, viel bessere Qualität. Das Ganze ging trotzdem immer mehr zurück bis 2002. Und da haben sich einige Bauern des Burgenlands zusammengeschlossen und haben die alte Form der Zucht wieder stark ins Leben gerufen und es wieder aufleben lassen. Und dieser Trend hat sich dann vom Burgenland ausgehend auf viele österreichische Betriebe ausgeweitet, denn auch hier hat man teilweise leider auf Stopfen gesetzt. Ja, und das wurde immer moderner und dann hat sich mehr oder weniger die österreichische Weidegans gebildet. Das ist jetzt eine, soll man sagen, geschützte Bezeichnung. Und wenn man das auf einer Verpackung liest, österreichische Weidegans, dann kann man sich sicher sein, dass die Tiere sehr naturnahe gezogen wurden und das Ganze sehr, sehr strengen Richtlinien unterliegt. Sprich, es wurde tierfreundlich gemästet, nicht gestopft. Die Tiere können dann in ihrem Tempo Gewicht zulegen und das wirkt sich natürlich sehr, sehr positiv auf die Fleischqualität aus. Und die Tiere benötigen übrigens so circa 28 Wochen bei dieser Art und Weise, damit sie eben ihr Verkaufsgewicht erreicht haben. Dadurch haben auch ein extrem zartes Fleisch, viel, viel weniger Fett, als wenn ich sie stopfen würde. Und das ist natürlich für den Endkonsumenten besser, bekomme ich für mein Geld einfach ein viel fleischigeres Tier. Ja, und einen Vorteil hat diese Methode noch, und zwar wird dadurch das Grünland gepflegt. Gut, jetzt haben wir schon so einiges über die Gans erfahren. Nur was hat das jetzt genau mit einem Martin zu tun? Ja, das ist ganz einfach erklärt. Und zwar ist der heilige Martin der Schutzpatron vom Burgenland. Das Burgenland ist ja eigentlich erst so richtig seit 1921 bei Österreich dabei. Und wie es zu Österreich gekommen ist, wurde eben der heilige Martin als Landespatron gewählt. Eigentlich ist ja der heilige Martin kein Burgenländer gewesen, sondern wurde in Ungarn geboren, im sogenannten Steiner Manga. Das ist eine Ortschaft ziemlich weit weg von der Grenze, also ziemlich weit, einige Kilometer entfernt von der Grenze. Und er war der Sohn eines römischen Tribuns und er wurde später, heilige Martin, als Bischof von Tours gewählt. Erstmalig wurde das Heilige Martinsfest am 11. November 1925 gefeiert und da gab es unter anderem dann das berühmte Ganselessen. Ja, aber es gibt dann noch einen weiteren Brauchtum an diesem Tag und zwar, das wäre das Martini-Loben. Ich habe es mal kurz in der heurigen Folge erwähnt. Unter Martini-Loben versteht man ein Fest, bei dem die Winzer ihren Jungwein, also den Wein des aktuellen Jahres, zur Verkostung ausschenken. Es gibt dann noch weitere Bräuchtümer dazu, wie das Martini-Feuer, dann eben das Gansl-Essen und noch so vieles mehr. Und das zieht wirklich die Scharen ins Burgenland. Die ganzen Ortschaften wie zum Beispiel im Seewinkel, auch im Neusiedler Seengebiet etc. bewerben es sehr groß und da wird richtig ein ganz ein großes Fest gefeiert. Wer sowas mal sehen möchte, den sei es empfohlen, dort mal hinzuschauen. Aber ich möchte auch dazu sagen, der Andrang ist groß. Man darf sich das nicht so eher klein und idyllisch vorstellen. Also das sind wirklich die Massen dort. Ja, und wie ist jetzt eigentlich das Martini-Gansl entstanden? Das Gericht gibt es eigentlich schon viel länger, als das Burgenland bei Österreich dabei ist. Und da ranken sich mehr oder weniger zwei bis drei Legenden darum, wie denn das Gericht entstanden sein soll. Eine davon, die trockene Variante, sage ich jetzt einmal, wäre, dass am 11. November ursprünglich die Steuern immer fällig waren. Und die Bauern mussten neben Geld die Steuern auch in Naturalien bezahlen. Und zwar in Form von Mastgänsen. Das wurde an die ganzen Lehnsherren bezahlt, aber auch an Stifte und Klöster. Naja, die hatten natürlich dann den Nachteil, unter Anführungszeichen den Nachteil, dass sehr, sehr viele Gänse da waren. Und was macht man mit denen? Tja, essen. Und das Ganze passiert also mit dann um den 11. November herum. Die wurden verarbeitet, weil man konnte es nicht länger haltbar machen. Und so war 11. November typisch für Zubereitung einer Gans. Die andere Geschichte ist dann vielleicht ein bisschen schöner, nicht zu trocken. Und die geht nämlich auf den heiligen Martin zurück. Heiliger Martin, ich habe es vorher schon erwähnt, war ja der Bischof von Tours. Und irgendwann war ihm das Amt einfach zu viel. Er konnte die Last nicht mehr tragen, das ganze Leid, das ihm die Leute berichteten, die Verantwortung etc. Und darum hat er sich angeblich an einem 11. November im Gänsestall vor den Leuten und der Kirche versteckt, da er einfach sein Amt nicht mehr bekleiden wollte. Naja, wenn ein Bischof abgängig ist, was macht man? Man sucht nach ihm. Somit hat die Kirche suchen lassen. Und die Gänse waren ganz, ganz gemein und haben den heiligen Martin verraten. Und zwar durch Schnattern. Das hat die Suchenden aufmerksam gemacht und hatte den Stall geschaut und siehe da, der Martin war darinnen. Ja, und das, diesen unter Anführungszeichen Verrat, müssen eben die Gänse noch heutzutage büßen, indem dass man sie um den 11. November herum isst. Und eine, ich habe es erwähnt, dritte Variante gäbe es auch noch. Denn früher war der 11. November der Beginn des Advent. Und der Advent, manche wissen es vielleicht, ist ja eigentlich eine festliche Fastenzeit. Tja, und um also richtig die Fastenzeit zu überstehen, war es Brauch, vorher ordentlich deftig zu essen und da auch eher was Besonderes zu machen. Und da hat man eben, so sagt die Legende, die Gänse gemacht, da die zu der Zeit einfach ganz besonders nahrreich waren, saftig und einfach viel gebraucht haben für den Körper, um eben so eine Fastenzeit überstehen zu können. Also ihr seht, es gibt da drei relativ nette Geschichten, wie das Gansl entstanden ist, also das Gericht Martini-Gansl. Welche davon stimmt, das dürft ihr euch selbst aussuchen, ich kann es nicht so genau sagen. Jetzt habe ich euch schon so viel erzählt von Martini-Gansl. Ich würde mal vorschlagen, kommen wir mal zu den Rezepten. Da möchte ich euch gleich ein komplettes Ganslgericht vorstellen. Und zwar werden wir auf der einen Seite jetzt ein Martini-Gansl machen, mit Fülle, also ein bisschen ein aufwendigeres Rezept. Dann, was traditionell dazugehört, Rotkraut. Und wenn noch eine zusätzliche Beilage möchte, dem erkläre ich dann noch Serviettenknödel. Aber kommen wir mal zum, unter Anführungszeichen, Star der heutigen Show, dem Martini-Gansl. Für so circa 4 Personen benötigen wir eine Gans mit so 3 bis 3,5 Kilogramm. Hier würde ich euch wirklich dringend raten oder euch nahelegen, wenn es möglich ist, eine österreichische Weidegans zu kaufen. Weil wenn sich anders geht, kann man natürlich eine Stopfgans nehmen. Doch wenn ihr die Möglichkeit habt, greift lieber zur Weidegans. Des Weiteren benötigen wir 300 Gramm Semmelwürfel, 350 Gramm Maroni, sprich Edelkastanien. Die werden geviertelt. Die kann man übrigens bereits essfertig kaufen. Es gibt bereits schon gegarte, essfertige Maroni zu kaufen. Wer das nicht möchte, kann natürlich auch gerne diese selbst so zubereiten, dass man sie weiterverarbeiten kann. Außerdem benötigen wir 150 Gramm Gänseleber, die ist in der Regel immer bei einer gekauften Gans dabei. Wenn nicht, fragt am besten den Fleischer oder je nachdem oder den Bauern, wo sie halt kauft, ob ihr noch etwas Gänseleber dazu haben könnt, sollte sie nicht dabei sein. Außerdem benötigen wir noch einen Viertel Liter Milch, 4 Eier, so ca. 80 Gramm Zwiebel, 100 Gramm Staudensellerie, so ca. eine Handvoll getrocknete Apfelscheiben, eine Handvoll Dörrzwetschgen und eine Handvoll Walnüsse. Außerdem noch etwas Butter, Majoran, Muskat, Salz und Pfeffer. Zunächst einmal vermischen wir die Eier mit der Milch und diese Mischung gehen wir dann mal über unsere Semmelwürfel drüber. Sprich, die Semmelwürfel geben wir am besten in eine große Schüssel, gießen die ganze Mischung drüber und dann stellen wir es beiseite, weil das Ganze darf einmal rasten. Jetzt schälen wir mal den Zwiebel und der wird dann im Anschluss schön kleinwürfelig geschnitten. Und ich kann euch hier übrigens nur den Tipp geben, schaut, dass ihr ein wirklich scharfes Messer verwendet, denn dann sind die Tränen auch kleiner. Stumpfes Messer hat nämlich die wunderbare Eigenschaft, wunderbar in Anführungszeichen, dass es die Zellen der Zwiebel ziemlich aufreißt und dadurch verströmen mehr oder weniger viel mehr ätherische Öle und die bringen dann die Krokodilstränen bei uns hervor. Haben wir die Zwiebeln schön geschnitten, nehmen wir den Staudensellerie, die gedörrten Zwetschgen, die getrockneten Apfelscheiben, die Maroni und die Leber und schneiden die ebenfalls schön kleinwürfelig. Und zu guter Letzt der Schneidearbeiten folgen noch die Walnüsse und die können wir durchaus ein bisschen gröber hacken. Also die müssen nicht ganz klein geschnitten sein, das kann durchaus ein bisschen gröber, wie ich gern sage, rustikaler sein. Jetzt wäre es mal an der Zeit, den Backofen vorzuheizen und zwar auf ca. 180 Grad Celsius Ober- und Unterhitze. Man kann es auch mit Heißluft machen, aber ich persönlich würde euch ehrlich gesagt eher Ober-Unterhitze empfehlen, da das Tier nicht so, wie soll man sagen, austrocknet dabei. Während der Ofen schön vor sich hinheizt, nehmen wir eine Pfanne, erhitzen diese und lassen etwas Butter darin schmelzen. Und darin geben wir dann unseren Zwiebel rein und den lassen wir dann schön glasig dünsten. Da sollte man auch darauf achten, dass der keine Farbe annimmt, denn in bei weiterer Verwendung wollen wir hier keine Röstaromen haben. Ist er schön glasig gedünstet, geben wir den am besten in ein kleines Schälchen, damit er dort in aller Ruhe auskühlen kann. Ja, die Pfanne wischen wir kurz mit ein bisschen Küchenpapier aus, geben dann erneut wieder Butter hinein, lassen die schmelzen und darin wird dann die Gänseleber ganz scharf und kurz angebraten. Und hier sollte man wirklich darauf achten, dass das schön scharf ist und mit knalliger Hitze ganz kurz einfach mal schön anbraten. So, und wenn das alles erledigt ist, sollten eigentlich unsere Semmelwürfel durch das Milch-Eigemisch schon ein bisschen aufgeweicht sein. Sollte es aber noch zu trocken sein, einfach mal kurz hingreifen, wenn noch zu viele trockene Würfel sind, einfach ein bisschen Milch noch dazu gießen und dann noch ein bisschen stehen lassen. Wenn es passt, geben wir einfach die ganzen Zutaten, die wir vorher geschnitten bzw. gehackt haben, zu den Semmelwürfeln hinzu und kneten das Ganze mal kräftig durch. Man, es kann sein, dass vereinzelt noch einige Semmelwürfel eher hart sind, das ist jetzt aber nicht so großes Problem. Wenn es ein eher kleiner Rahmen ist, wird das nämlich jetzt durch das Kneten dann noch schön weich. Ja, wenn wir das mal durchgeknetet haben, sollten wir das dann mit Salz, Pfeffer und etwas Muskat noch abschmecken und dann noch einmal durchkneten, damit auch die Gewürze und Salz und Pfeffer schön in der Fülle verteilt werden. Ja, die Fülle können wir dann mal beiseite stellen und dann widmen wir uns dem Star des Gerichts, und zwar der Gans. Die Gans müssen wir zunächst einmal schön trocken tupfen und die überschüssige Haut wird einfach entfernt, weil die braucht man nicht. Und natürlich sollte ein bisschen zu viel Fett sein, das irgendwo wegsteht. Das können wir natürlich auch wegschneiden, denn das wollen wir auch nicht unbedingt haben. Danach wird die Haut mal eingesalzen und natürlich auch der Innenraum. Also sprich, auch der wird schön mit Salz eingerieben. Man nimmt nicht zu viel, denn sonst wird es zu salzig, aber man sollte auch nicht unbedingt damit geizen. Das Ganze wiederholen wir dann mit etwas Pfeffer. Ja, und zu guter Letzt auch noch mit dem getrockneten Majoran. Mit dem Ehran braucht man übrigens meiner Meinung nach überhaupt nicht geizen, denn der einfach dem Tier einen echt tollen Geschmack bietet. Seine Gans hat natürlich auf beiden Seiten eine Öffnung, klar. Und darum würde ich mal empfehlen, bevor wir sie füllen, dass wir die kleinere Öffnung mit einem Spagat oder mit so einem Metallspieß zumachen, damit wir auf der anderen Seite eben auf der Seite nicht die Fülle wieder rausdrücken, weil es bringt nichts, wenn wir von hinten das Ganze reindrücken und vorn kommt es uns wieder raus. Das ja, bringt nicht gerade sehr viel und wäre eine mehr oder weniger Sisyphus-Arbeit. Sobald wir die kleinere Öffnung geschlossen haben, beginnen wir dann mit dem eigentlichen Füllen. Und hier mal gleich ein kleiner Tipp, wie ich es persönlich gern mache und ich es relativ einfach finde. Man nimmt etwas von der Fülle, formt eine kleine Knödel und das Ganze gibt man dann ins Tier hinein und drückt es, wie soll man sagen, mehr oder weniger flach, sodass wirklich alles schön gefüllt wird. Also jeder noch so kleine Ritze soll mit Fülle ausgefüllt werden. Und so gehe ich dann vor, bis das Tier voll ist. Und scheut euch nicht davor, das Ganze wirklich schön festzudrücken. Das tut dem Tier keinen Schaden, ganz im Gegenteil, das ist eigentlich nur gut so. Und sobald das Tier dann die Fülle hat, also bis wir es komplett gefüllt haben, machen wir auch das größere Loch zu. Und zwar können wir wieder einen Spagat nehmen oder Zahnstocher oder Metallspießchen, das ist dann ganz euch überlassen. Das Tier setzen wir dann in einen Bräter hinein und dem geben wir dann noch so circa fingerhoch Wasser. Ja, und das Ganze kommt dann mal ab in den Ofen. So für circa 3 Stunden. So ein Gans braucht durchaus aufgrund der Größe ein bisschen länger, bis sie gar ist. Und das ist auch wirklich wichtig, dann würde man sie zu früh rausgeben, wäre das Tier, naja, etwas zäh. Und die 3 Stunden sollte man es aber auch nicht alleine lassen. So von Zeit zu Zeit würde ich euch empfehlen, das Ganze mit ein bisschen Wasser zu übergießen, damit die Haut nicht in den 3 Stunden verkohlt, verbrennt, je nachdem. Das wollen wir nicht, darum immer wieder ein bisschen übergießen. Und eins würde ich auch gleich noch empfehlen, Gänse sind ja, wie ich bereits erwähnt habe, durchaus ein bisschen fettere Tiere. Nach einer gewissen Backzeit, ich würde mal so sagen, nach einer Dreiviertelstunde bis Stunde, macht ihr das Rohr auf und stecht die Haut der Gans mit einem Zahnstocher an. Da können durchaus ein paar Stiche sein, ist kein Problem, es können ruhig ein paar mehr sein, denn diese Stiche, Löcher, die dadurch entstehen, lassen das Fett austreten. Und das wollen wir eben erreichen. Dass das Fett rausgeht, das Ganze rinnt dann runter und bringt eigentlich den ganzen geschmacklich sehr, sehr viel. Und wenn wir von den 3 Stunden, wenn dann mal 1,5 Stunden vergangen sind, dann holen wir die Gans einmal aus einem Backrohr heraus und wenden sie im Bräter, sprich was von unten, was oben und umgekehrt. Würden wir das nämlich nicht machen, hätten wir zwar eine Seite wunderbar knusprig, aber die andere ist ja, ich sag mal, gegart unter Anführungszeichen und die Haut ist eher ja so komisch weich. Und das wollen wir ja nicht haben, denn wir wollen bei unserer Gans eine schöne knusprige Haut haben. Dann lassen wir sie noch die 1,5 Stunden weiter vor sich hingaren. Wenn die Bratenzeit vorüber ist, holen wir unser Federtier mal aus dem Backrohr heraus und dann legen wir den Vogel mal auf doppelte Aluminiumfolie, sprich wir rollen eine ziemlich lange Bahn Aluminiumfolie aus und legen die zusammen, dass wir 2 Schichten haben. Und da wird das Tier dann mal schön verpackt, damit es ein bisschen rasten kann. In der Zwischenzeit, sprich während die Gans ruht, nehmen wir den entstandenen Bratensaft und schöpfen das Fett ab. Das Fett muss man nicht weggeben, das kann man in eine Schüssel geben und das zu aushärten lassen, sogenannte Ganselbratelfetten. Soll angeblich, ich habe es persönlich noch nicht gekostet, einen extrem guten Geschmack haben und wunderbar zu einem Stück Schwarzbrot passen. Wenn wir das Fett abgeschöpft haben, man kann das eventuell mit einem Löffel machen oder auch mit einer Fettreduzierpfanne, das ist dann euch überlassen, je nachdem was ihr halt zu Hause habt, nehmen wir die restliche Flüssigkeit und lassen das Ganze mal reduzieren. Also geben sie in einen Topf hinein, bringen es zum Aufkochen und das wird dann reduziert, bis man die gewünschte Menge Bratensaft hat. Und das wird dann nachher mit ein bisschen Einbrennen verdickt oder man kann doch nur Mehl nehmen und die Soße war eigentlich schon fertig. Ja, wenn wir das mit der Soße fertig haben, holen wir unsere Gans aus der Aluminiumfolie heraus und beginnen sie zu tranchieren, sprich zu zerlegen. Die Fülle können wir in schöne Scheiben schneiden und auch gleichzeitig als Beilage servieren. Ja, eines fehlt noch, das Rotkraut, aber dazu komme ich gleich. Und ihr seht, dieses Martini-Gansl-Gericht war jetzt sicherlich ein bisschen aufwendigeres, hat aber den Vorteil, ich habe eine tolle Gans mit einer echt super Fülle. Sprich, ich habe Beilage und Hauptgericht gleich in einem gemacht. Und die Beilage hat auch noch den positiven Nebeneffekt, dass die Gans auch ein bisschen Geschmack vor dem annimmt. Sprich, aber ganz ein tolles Festtagsgericht. Ja, dann kommen wir jetzt einmal zum Rotkraut. Für 4 Personen benötigen wir 800 Gramm frisches Rotkraut, ca. 70 Gramm Feinkristallzucker, ca. 30 Gramm Zwiebelwürfel, 200 Milliliter Apfelsaft, der Saft einer Zitrone, 200 Milliliter Rotwein, 400 Milliliter Brühe, da könnt ihr entweder Gemüsebrühe oder Rinderbrühe verwenden. Am besten wäre selbstgemachte frische, aber auch vom Brühwürfel wäre es überhaupt kein Problem. Weiters benötigen wir noch Salz, Pfeffer, eine Prise Zimt und Einbrenn, sprich Mehlschwitze. Zunächst einmal müssen wir unser Rotkraut schön hobeln. Wenn man einen Krauthobel hat, ihn einfach auf eine feine Stufe stellen und es schön feinnudelig hobeln. Wer das jetzt nicht zur Hand hat, kann aber auch gerne das Ganze mit einem großen Küchenmesser machen. Dazu müssen wir, würde ich auch beim Hobeln machen, so nebenbei angemerkt, den Rotkrautkopf zerteilen, sprich einmal vierteln und dann ganz, ganz fein nudelig schneiden. Wenn wir das gemacht haben, können wir mal den Zucker in einem Topf zum Karamellisieren bringen. Da sollte man aufpassen, dass man nicht zu viel Hitze am Anfang hat, sondern das Ganze schön langsam, weil es kann da auch ein bisschen schief gehen. Und zu dem geschmolzenen Zucker geben wir nun die Zwiebel und das Rotkraut und rühren mal kräftig durch, damit sich das schön verteilt. Wenn wir das ein bisschen rösten haben lassen, geben wir den Apfelsaft sowie den Rotwein dazu. Wir gießen das Ganze auf und lassen es mal schön aufkochen und ein bisschen reduzieren. Wenn wir das haben, geben wir etwas Suppe hinzu und lassen es weiterkocheln. Ja, und das schmecken wir dann einmal mit Salz, Pfeffer, Zimt und dem Zitronensaft ab. Und dann wird es für so circa 70 Minuten weich gedünstet. Und sollte die Flüssigkeit zu sehr reduzieren, dann könnt ihr das ruhig mit etwas Suppe, wenn ihr noch was überhaupt, oder auch Rotwein ein bisschen nachgießen. Das ist überhaupt kein Problem. Es reduziert sich ja sowieso wieder und von daher entsteht einfach ein toller Geschmack. In den 70 Minuten würde ich euch empfehlen, gelegentlich umzurühren, denn es kann durchaus passieren, dass ihr vielleicht unten ein bisschen was anlegt. Und das wird dem Ganzen jetzt einen nicht so tollen Geschmack bringen. Ja, und wenn die 70 Minuten vergangen sind und unser Kraut schon schön weich ist, dicken wir das Ganze noch mit Einbrenn ein und das Rotkraut, das Beilage, wäre auch schon fertig. Wem das jetzt noch immer zu wenig an Beilage ist, dem erkläre ich noch kurz ein wirklich tolles Rezept für Serviettenknödel, so wie ich sie persönlich immer gerne mache. Und zwar benötigen wir hierfür 250 Gramm Semmeln, die können ruhig ein bisschen ältere Semmeln sein, sprich die müssen nicht frisch vom Bäcker sein, die können ruhig ein, zwei Tage, so sogar drei alt sein. Das tut dem Ganzen nichts ab. Weiters benötigen wir 4 Esslöffel Butter, 3 Eier, 250 Milliliter Milch, Petersilie, Muskat und Salz. Zunächst einmal müssen wir die Butter schmelzen. Das können wir entweder in einem Topf tun, am Herd oder auch in einem kleinen Messbecher in der Mikrowelle. Das ist dann euch überlassen, so oder so, was euch lieber ist. Danach trennen wir die Eier. Dann widmen wir uns der Semmel und die werden mal schön klein würfelig geschnitten. Nun nehmen wir den Dotter, die geschmolzene Butter, die Milch, die Petersilie und vermischen das Ganze immer schön kräftig mit einem Quirl durchmischen. Und diese Mischung gießen wir dann über unsere Semmeln und lassen das Ganze für 20 Minuten rasten, damit die Semmelwürfel die Flüssigkeit schön aufnehmen können. In der Zwischenzeit müssen wir natürlich nicht untätig sein. Und zwar nehmen wir das Eiklar, geben eine Prise Salz hinzu und schlagen daraus einen Schnee. Die Prise Salz bewirkt, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, also sie bewirkt, dass unser Schnee fester wird, damit er nicht gleich in sich zusammenfällt, sondern ein schön fester Schnee wird. Nach den 20 Minuten nehmen wir unseren Schnee und heben den ganz vorsichtig unter die Semmelmasse. Also sprich nicht zu viel schlagen, denn sonst fällt er zusammen und das wollen wir ja nicht haben. Wenn ihr das schön untergehoben habt, könnt ihr eine große Stoffserviette verwenden oder eine saubere Stoffwindel oder auch ein sauberes Handtuch, also Geschirrtuch, nicht ein Frottee-Handtuch, das würde sich nicht eignen, aber ein normales Geschirrtuch. Und darauf legt ihr dann in der Mitte unsere Semmelmasse. Das Ganze wird dann eingerollt und beide Enden mit einem dicken Garn zugebunden. Und das Ganze lassen wir dann in Salzwasser für so 25 bis 30 Minuten schön kochen. Und danach fischen wir unsere Knödel heraus und lassen sie etwas rasten. Und dann können wir das öffnen und die große Knödel in schöne Scheiben schneiden und gegebenenfalls zu unserer Martini-Gans dazu servieren. Wie bereits vorhin erwähnt, diese Serviettenknödel muss man nicht zwingend zu diesem Martini-Gans-Rezept machen, da man ja die Fülle auch schon als Beilage verwenden kann. Wem das jetzt vielleicht nicht so behagt, weil er zum Beispiel sagt, okay, ich mag den Geschmack der Leber nicht so in meiner Beilage, dann macht auf alle Fälle die Serviettenknödel, eure Gäste werden es euch dankbar sein. Die Rezepte, die ich euch heute vorgestellt habe, sind vielleicht ein bisschen aufwendiger, als es sonst bei mir im Podcast üblich ist, vor ein bisschen mehr Zeit etc. Aber ich kann euch echt nochmal sagen, die Zeit und Mühe ist es wert, denn man hält wirklich ein ganz ein tolles Gericht und so oft macht man sicher auch kein Ganserl zu Hause. Bevor ich doch jetzt zum eigentlichen Schluss komme, möchte ich noch eine kleine Anmerkung in eigener Sache machen. Seit einiger Zeit ist es auch möglich, meinen Blog nicht nur über tweezer.at zu erreichen, sondern auch ganz einfach über gabelbissen.at. Sprich, wenn ihr das eingibt, kommt genau auf den gleichen Blog wie über tweezer.at. Da könnt ihr euch dann die ganzen Rezepte der Podcast-Folgen nochmal genauer nachlesen oder die sonstigen von mir bzw. Marille oder auch Zwerge publizierten Rezepte, Tipps und Tricks etc. Ich hoffe, ich konnte euch mit der heutigen Folge wieder mal ein österreichisches Gericht näher bringen und vielleicht dem einen oder anderen Lust machen, das Ganze mal selbst zu probieren, auch wenn es aufwendiger ist, aber wie gesagt, man hält ein tolles Gericht. Ich wünsche euch auf alle Fälle viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Sendung. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Weitere Details zur aktuellen Folge findet ihr unter tweezer.at. Für Fragen, Anregungen, Lob oder Beschwerden könnt ihr mich gerne über die Website kontaktieren oder über die sozialen Medien. Bei Twitter unter @tweezer.at, bei app.net unter @tweezer und auch über Facebook unter Tweezers Kulinarium.